Zehntes Kapitel: Angst vor Eindeutigkeit des biblischen Textes. Die Mehrzahl der christlichen Theologen aller Bekenntnisse bedauert es schmerzlich, dass nicht wenigstens bei den historischen Hauptstücken ihres Glaubens gleichlautende und eindeutige Berichte der Evangelisten vorliegen und überdies der Text der betreffenden Stellen so unterschiedlich überliefert worden ist. Wie dunkel und widerspruchsvoll ist beispielsweise die Tradition von der Einsetzung des Abendmahles. Hier rührt die Verwirrung besonders von einer Lukas-Variante des westlichen Textes her. Kein Scharfsinn vermochte noch herauszubekommen, was denn nur als ursprüngliche Aussage über die Vorgänge beim Herrenmahle zu gelten habe. Die meisten Theologen betrachten, wie gesagt, solche unklaren Situationen mit Seufzen. Es gab aber immer Exegeten, die tiefer blickten und, weil ihnen das Grundwesen dieser Unklarheiten aufgegangen war, im Gegenteil froh über gewisse Dunkelheiten der Textüberlieferungen waren. Die theologischen Mitglieder der großen Fälschungsaktion jedenfalls waren weise und wussten, dass und warum notwendig sogar bei den Berichten über Taufe und Abendmahl mit Widersprüchen operiert werden musste. Anders als die Mehrzahl der heutigen Textausleger empfanden jene theologischen Dichter und Denker wohlbegründete Angst vor klaren, eindeutigen Angaben in den zu konzipierenden Evangelien. Man brauchte damals nicht erst nach Widersprüchen zu suchen, sie stellten sich von selbst ein, als man daran ging, die Idee des christlichen Erlösungsdramas in der Jesusgeschichte zu vermenschlichen. Die historische Wirklichkeit, die dabei herauskam, zeigte in ihrer Struktur überall antinomische Partien. Zu beseitigen waren diese dialektischen Spannungen auf keine Weise, denn sie stellen Wesenselemente der Christusereignisse dar. Auch äußerlich ergaben sich mit der Einpflanzung der erdichteten Jesusgeschichte in den Boden der wirklichen Geschichte allerlei Schwierigkeiten, die es ratsam erscheinen ließen, sich in Frage der Zeit und des Raumes nicht durch klare Angaben von Orts- und Personennamen in Verlegenheit zu bringen. Ein vortreffliches Mittel, sich die auftauchenden Schwierigkeiten aller Art vom Halse zu schaffen, bestand darin, die Schuld vom Bestehen der Widersprüche auf die Textüberlieferung zu schieben. Hier liegt der Ursprung der bewussten Varianten angeblich in den ersten Jahrhunderten, und wir wissen ja bereits aus dem Vorhandensein der drei großen Textfamilien, welch umfassender und wohlbedachter Gebrauch von diesem Hilfsmittel gemacht worden ist. Wir steigen jetzt vom Allgemeinen zum Besonderen herab, um an einigen Beispielen zu veranschaulichen, welcher Art die Varianten sind, die als beabsichtigte Sinnveränderungen im überlieferten Text untergebracht wurden. Solche Modifikationen gehen oft bis ins Mark der biblischen Heilsbotschaft. Zwei der nachstehend angeführten Fälle dokumentieren, dass auch die beiden Herzstücke des Christentums, das Vaterunser und das Abendmahl, nicht von Korrekturen des Sinngehaltes verschont geblieben sind, das heißt, nicht verschont bleiben konnten. Erstens Allgemeines. Erinnern wir uns an das im vorhergehenden Kapitel angeführte Variantenbeispiel von Matthäus 10,3. Dies Beispiel soll hier gründlicher durchdacht werden, um uns die Dreizahl der Textfamilien verständlich zu machen. Wie wir sahen, herrscht im Wortlaut von Matthäus 10,3 Verwirrung bezüglich eines Jüngernamens. Sollte diese Unsicherheit auf den Verfasser des Evangeliums zurückzuführen sein? Das ist kaum ernstlich anzunehmen, da ein Urchrist, der ja das Matthäus-Evangelium geschrieben haben soll, selbstverständlich genau Bescheid weiß, wie die zwölf hießen, die Jesu Jünger waren. Der Evangelist setzte also den richtigen Namen ein. Aber wie lautet er richtig? Hieß der betreffende Jünger nun Thaddäus oder Lebäus? Das Rätselraten gestaltet sich noch schwieriger durch den Umstand, dass nicht nur bei Matthäus 10,3, sondern auch bei einem anderen Urchristen, nämlich dem angeblichen Verfasser des Markus-Evangelium, die gleiche Unsicherheit an den Tag tritt. Wie ist so etwas möglich? Einerseits mussten die Urchristen unbedingt den richtigen Namen des betreffenden Jünger wissen, dann bleibt ganz unverständlich, wieso später beim Abschreiben Unklarheiten herrschen konnten. Andererseits müssen aber die Originale schon nicht ganz in Ordnung gewesen sein, denn sonst hätten die Abschreiber nicht solche Verwirrung anrichten können. Wir merken bereits, hier taucht ein künstliches Problem auf. Lassen wir die angeblichen Evangelisten beiseite, richten wir alle Aufmerksamkeit auf die Abschreiber, das heißt auf die uns zur Verfügung stehenden Schreiber der 5 ältesten Pergamentkodizes S, B, A, C und D. S und B nennen an der Matthäusstelle den fraglichen Jünger Thaddäus. D überliefert stattdessen Lebäus. A vermittelt und schreibt Lebäus mit dem Zunamen Thaddäus. 3 verschiedene Angaben werden gemacht, in Übereinstimmung mit der Dreifaltigkeit des ältesten Gesamttextes. Es ist jedoch nicht etwa selbstverständlich, dass die erhaltenen Handschriften sich an der Eigenart ihres Textes in 3 Gruppen sondern. Warum gibt es nicht mehr Gruppen? Warum nicht ein Dutzend? Es ändert nichts am Prinzip der herrschenden Dreiheit, wenn einige Forscher außer den 3 Hauptfamilien noch 1 oder 2 Unterfamilien konstatieren wollen. Warum also im Prinzip 3 Textsippen? Unsere Überlegungen haben davon auszugehen, dass die bewusst untergebrachten Varianten bestimmte Widersprüche statuieren sollen. Um aber Widersprüche anzubringen, muss man notwendig mindestens 2 Urkodizes bzw. 2 Textgruppen in Arbeit nehmen. Soll oder kann ein beabsichtigter Widerspruch nicht aufgeschoben werden, soll eine echte Antinomie bestehen bleiben, dann genügen 2 Standardkodizes als Ursprungsort 2 Textfamilien. Ist kein greller Widerspruch erwünscht, empfiehlt sich vielmehr ein Oszillieren der Aussage, wie das im neutestamentlichen Denken recht häufig der Fall ist. Dann muss noch ein 3. Urkodex als Urahn einer 3. großen Textfamilie ins Dasein treten. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins von 3 großen neutestamentlichen Handschriftenfamilien erklärt sich somit aus dem Wesen der bewussten, mit bestimmter Absicht in die Überlieferung eingebetteten Widerspruchs. Textdifferenzen, die auf bloßem Irrtum oder Nachlässigkeit der Abschreiber beruhen, die also nicht beabsichtigt sind, ordnen sich nicht von selbst in 3 charakteristische Gruppen ein, sondern zerfallen bei häufigem Abschreiben in eine Vielheit von unspezifischen Unterteilungen. Wenn wir nun beobachten, dass tatsächlich 3 Haupttextfamilien bestehen, in die sich alle erhaltenen Handschriften einreihen lassen, dann kann diese Erscheinung systematischer Dreiteiligkeit nicht ein Werk des blinden Zufalles sein. Dann dürfen und müssen wir schlussfolgern, hier liegt ein künstliches Phänomen vor.